und dachte, und ihr Sohn auf der grimmigen See. Sie konnte nicht einschlafen, ihr Herz, das pochte so laut. Wand, hinter der ihr Sohn